ein Stück zum Mitsingen. Es wurde... Nimm doch mal den Säufer da raus. Und zwar wurde es für mich geschrieben von Tyrannosaurus Rex. Und das Stück heißt She's my woman in gold, but she's not very old. Und ich singe She's my woman in gold, but she's not very old. Und wenn Sie wollen, können Sie vielleicht mit einem kleinen Schubidua das Stück von unten aufholen. Schubidua, Schubidua. Wollen wir es mal versuchen? Ich werde es erstmal vorsingen. But she's my woman in gold, but she's not very old. Ah, ah. Klappt aus mit seinen Händen. But she's my woman in gold, but she's not very old. Ah, ah. Wahnsinnig. Klammerblick, es kommt akustisch von den letzteren etwas später an. Vielleicht könnt ihr eine Synkope vorher. Vergessen wir das. Das wäre musikalisch zu schwierig aufgebaut. Also, so wie ihr es hört. Hört. But she's my woman in gold, but she's not very old. Ah, ah. But she's my woman in gold, but she's not very old. Ah, ah. Und jetzt kommt die Stelle, wo ich auf den Dominant-Sept-Akkord übergehe. Das würde für euch bedeuten. Ich mach nochmal von vorn, ja? But she's my woman in gold, but she's not very old. Ah, ah. But she's my woman in gold, but she's not very old. Ah, ah. Okay, es war vielleicht etwas zu schwierig. Nein, vergessen wir das. Wir ändern den Refrain auf ein kleines Schwabbeldi-Wau-Wau. Genau. Ich möchte auch unsere vierbeinigen Freunde begrüßen. Bitte nicht ablenken. Bitte nicht ablenken. Sitz! Ist vielleicht doch mehr drin. Also, anstatt Schubidua, Schwabbeldi-Wau-Wau, aber das A bleibt drin. Schwabbeldi-Wau-Wau. Well, she's my woman in gold and then she has a frog. She has a dog and he barks like a frog. Ah, ah. Das ist noch so ein bisschen fahrig. Das ist natürlich auch ein Wortlauf, vielleicht zu schwer. Wir übernehmen und lassen das Ganze ablaufen auf ein Flibbledi-Jib-Jib. She hang down a bridge and I love the way she stitch. Ah, ah, ah. Finde ich auch nicht. Hang down a bridge and I love the way she stitch. Ah, ah, ah. Thank you.